Also die Männer und die Frauen, wie hast du das erlebt? Ja, wie habe ich das erlebt? Man erlebt das, wie das ist, ja. Aus heutiger Sicht, ja gut, die Männer waren ja meistens auch dominant, ja. Ich habe ja nur jetzt meinen Onkel erlebt, ja, in der Wohnung, wo wir zusammen lebten. Aber der war nicht dominant, die hatten dann auch eine sehr gute Ehe mit meiner Tante. Das war auch nicht selbstverständlich. Das war sehr selten, wie er mit seiner Frau umging. Ich meine, welche Grenzen hast du denn vielleicht erfahren? Als junge Frau ist man ja zielstrebig und wenn du, wie du gesagt hast, so viel so interessiert warst und so viel gelesen hast, an welche Grenzen bist du vielleicht gestoßen? Ja, ich wollte ja dann vielleicht auch mal studieren später, ja, weil ich sehr jung geheiratet habe, aber mein Mann, der war strikt dagegen, ne? Also. Ja. Ja. Okay. Hattest du einen Beruf da schon? Oder? Ich habe im Grunde genommen habe ich gar keinen Beruf gehabt. Ich habe mich immer so irgendwie durchgemogelt, weil ich so gut reden konnte. Man hat mir dann auch, ich weiß nicht, das ist so geworden, passiert. Also hast du nie irgendeine Ausbildung gemacht? Ich habe eine angefangen, die habe ich dann abgebrochen. Das war eine, wie würde ich das sagen, Kulturaufklärung oder Schule für kulturelle Aufklärung habe ich angefangen. Ja. Interessant. Ja, das hört sich so gut an. Dann wäre ich zum Beispiel, müsste ich dann aber unbedingt im Dorf leben. Das war ja für Dorfleben gemacht. Und da würde ich da Leiterin eines Kulturhauses sein und eine Chorleiterin oder sowas. Ja. Und dann fiel mir das ein, ich wollte auf gar keinen Fall in einem Dorf leben. Dann habe ich diese Schule abgebrochen. Okay, aber das ist ja ganz wunderbar. Also das kann ich mir sofort vorstellen, auch in unserer heutigen Welt, wo das so hingehört, in welchen Rahmen. Hast du jemals ein Tätigkeitsfeld gefunden für dich? Nee, ich habe immer was Neues angefangen. Gerade wenn ich da schon so gut war, dann kam irgendwie so ein tiefer Einschnitt in meinem Leben, da musste ich was Neues anfangen. Okay, willst du mal einen von den tiefen Einschnitten erzählen? Nicht unbedingt. Okay. Über meine erste Ehe möchte ich nicht sprechen. Nö, dann lassen wir das. Aber das ist jetzt zum Beispiel auch, ich habe ja in Deutschland meinen Mann geheiratet, kennengelernt und geheiratet. Dann habe ich bei ihm angefangen zu arbeiten hier in Hamm. Das war dann in den 90er Jahren. Ja. Das war so, ich dachte, ja, mein Mann sagte, ich arbeitete in Dortmund. Ach, sagt er, willst du da immer hinfahren? Bleib doch zu Hause lieber. Ach, dachte ich, einmal im Leben zu Hause bleiben? Ich habe das noch nie erlebt. Ja, immer nur gearbeitet. Aber nach einem Jahr konnte ich das nicht mehr aushalten. Ich habe das Haus von oben bis unten geschrubbt und geputzt. Und da dachte ich, das kannst du nicht. Ich fing an durchzudrehen. Dann habe ich eine Inseration in der Zeitung gelesen, der Frau Aufermann Hilfskräfte suchte. Da sage ich zu meinem Mann, vielleicht soll ich mich bei Frau Aufermann bewerben. Dann würde ich da ein bisschen nähen und Stoffe verkaufen. Ach, sagt er, dann kommst du zu mir. Mein Mann war Autohändler. Ja, sage ich, ich kann ja gar nichts. Ja, aus Langeweile habe ich bei der Volkshochschule Buchhaltungskurs gemacht. Ja, dann habe ich da angefangen und da habe ich mich gesteigert. Ich habe da alles gemacht, ein Mädchen für alles, Autos verkauft und was weiß ich. Okay. Ja, dann war ich gerade mal richtig gut geworden. Ja, dann sagte man, dann haben wir das Geschäft verkauft. Ne? Mein Mann war schon 65 Und ich, wie alt war ich? 54. Ja, sag ich. Ja, dann musste ich aufhören. Und ich dachte, jetzt geht's erst richtig los, ja. Ja, dann dachte ich, was mache ich jetzt? Da wollte ich mich in Münster einschreiben als Gaststudentin. Ja, sagt mein Mann, was willst du denn studieren? Ja, sage ich, deutsche Literatur, davon weiß ich so wenig. Der sagte ja nie na, nein oder was. Sagt er, erstmal machen wir Urlaub. Ja, dann haben wir Urlaub gemacht, dann kam der nächste Urlaub. Ja, da sagt er, und was machst du? Ich? Ja, sage ich, du kannst ja mitkommen, du kannst ja auch was lernen. Habe ich aber keine Lust, sagt er, ich möchte leben noch. Ja, der war dann schon, hat er schon seine Diagnose, Leukämie. Und so sind wir dann durch Europa gereist. 6, 8 Wochen unterwegs immer, mehrmals im Jahr. Wir hatten einen Wohnwagen. Und das war eine sehr schöne Zeit. Dann kamen diese Enkelkinder. Wir hatten die anderen von meiner ältesten Tochter. Erst waren die mit, bis sie dann etwas größer wurden. Da wollten die nicht mehr mit. Dann hat meine jüngste Tochter, dachte sie, bevor die mir weg, überhaupt weg, noch ganz wegfahren, dann muss ich mal die Kinder in die Welt setzen. Nein, das war ein Witz. Die war schon im entsprechenden Alter. Ja.